Mit welchen anderen Werken heiligt ein guter Christ die Feiertage? Ein guter Christ heiligt die Feiertage erstens durch Teilnahme an der Christenlehre, an den Predigten und an den Gottesdiensten, die Kirche immer wieder vorgeschrieben hat, Christenlehre etwa mit dem Konzil von Trient, Predigt auch, Gottesdienst, neben der Heiligen Messe, die Sakramentsandacht, wenn es eine gibt, seit der Setzung des Allerheiligsten. Zweitens, der hoffmaligen Empfang der Sakramente der Buße und der Eucharistie in der geschuldeten Seelenverfassung an den Sonnenfeiertagen. Drittens, durch Übung des Gebetes und der Werke christlicher Liebe gegen den Nächsten. Genau, durchaus zum Erfüllen des dritten Gebotes, dass man besonders am Sonntag sich um die Armen kümmert oder um die Kranken besucht und so weiter. Werke der christlichen Liebe gegen den Nächsten ausübt, so wie es die Kirche macht. Die Christenlehre, die Unwissenden belehrt, wie der Pater Ricossa immer sagt, wenn er Unterricht gibt, die Unwissenden belehren. Seminaristen.